1 Live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4. 3 Stunden Musik mit mir, Klaus 4. Und ohne dass ich hier jetzt groß in leidlich bekannte Herbstmetaphern driften muss, ihr kennt das alles, die goldgelben Blätter, die kürzeren Tage und so weiter, die ganze Melancholie, die uns angeblich mehr und mehr beschleicht, steht natürlich fest, dass der ein oder andere herbstliche Klang hier ertönen wird, insbesondere vor dem Hintergrund, dass es ein neues Album von Bonnie Prince Billy gibt, das hier natürlich zum Zuge kommen soll. Aber ist natürlich keine komplette Show in Moll. Ich möchte auch mit einem ziemlich guten Hausstück beginnen von dem britischen Duo Huxley and Russo. Das heißt Dulcet und markiert gleichzeitig den Titeltrack ihrer Dulcet EP, auf der sich 4 richtig starke Nummern befinden, darunter auch ein sehr kräftiger Hip-House-Titel, wenn man so will. Erschienen ist diese EP, ich erwähne das, weil ich dieses Label nun schon seit einigen Jahren ausgesprochen schätze, auf dem britischen Label Left Room, das von Anfang an sehr rohe Hausmusik teilweise veröffentlicht und auch schon mal Leute wie den Dubstep-Produzenten Scream als Remixer zumindest verpflichten konnte. Hier sind Huxley und Russo. 1-3-4. Zu denen von mir im vergangenen Jahr. Zur Erinnerung, dieses Jahr war 2010. Am häufigsten gespielten Alben zählt eines namens Foundation. Das stammte bzw. stammt von einem britischen Produzenten, der sich mit traumwandlerischer Sicherheit zwischen Stilen wie Drum and Bass, Dubstep, aber auch introvertierteren, atmosphärischen Klängen bewegen kann, bewegen konnte und ganz nebenbei auch famose, poppige Remixe anfertigte, zum Beispiel für Florence and the Machine. Die Rede ist von Breakage, auf dessen Foundation-Album im letzten Jahr auch Roots Maneuver erschien. Und in diesen Tagen erscheint gewissermaßen die Revanche, wenn man so will, denn Breakage ist es, der einen Track des neuen Roots Maneuver-Albums Forever Evolution remixt. Und auch das tut er wieder sehr geschickt. Es klingt wie ein Drum-and-Bass-Track, kommt aber im 140 Beats per Minute Tempo daher und ist damit eigentlich ein lupenreiner Dubstep. Können wir ein paar Minuten genau mit der Pause. Anything we do, we just true to the movement. Anything we do, we just true to the movement, yo. Fan thing, this a big fan thing. We no rapper, we no skin, we no powder. We no rapper, we no skin, we no powder. We no rapper, we no skin, we no powder. We no rapper, we no skin, we no powder. Fan thing, this a big fan thing. We no rapper, we no skin, we no powder. We no rapper, we no skin, we no powder. We no rapper, we no skin, we no powder. That's a something we'll be proud of. That's how we keep that, I know it's up for crowd up. Clenching, that's a big fan thing. We're not rapping, we're not skin, we're not powder. That's a something we'll be proud of. Y'all tell me keep that, I know it's up for crowd up. We no rapper, we no skin, we no powder. That's a something we'll be proud of. Y'all tell me keep that, I know it's up for crowd up. Fan thing, that's a big fan thing. We no rapper, we no skin, we no powder. That's a something we'll be proud of. Y'all tell me keep that, I know it's up for crowd up. Anything we do, we just true to the movement. Anything we do, we just true to the movement. Fan thing, that's a big fan thing. We no rapper, we no skin, we no powder. We no rapper, we no skin, we no powder. We no rapper, we no skin, we no powder. We no rapper, we no skin, we no powder. Fan thing, that's a big fan thing. We no rapper, we no skin, we no powder. We no rapper, we no skin, we no powder. We no rapper, we no skin, we no powder. That's a something we'll be proud of. Y'all tell me keep that, I know it's up for crowd up. This tape is supposed to be about love. I guess the distortions of love. A lot of sex and a lot of pleasure and a lot of nothing. 1, 2, 4, Ladies and Gentlemen, ganz kurz zwischendurch, mein persönlicher Favorite-Track in dieser Woche ist dieser hier. Er stammt von Martin Dijkers, heißt Distortions und findet sich auf seinem neuen, insgesamt zweiten Album Ghost People. Come on. Wir sind hier bei 1 Live 4. Dies ist einer der gar nicht wenigen Tracks, die sich im Grunde seit Jahren vor der wunderschönen Two-Step-Garage-Musik verbeugen, die Ende der 90er Jahre in England groß war, es hier in Deutschland irgendwie nie so richtig geschafft hat. Das hier ist Mosca, der das sehr intensiv tut mit dem Titel Bags, der sich auf seiner Do Me Wrong EP befindet. Mosca hat im Grunde zwei EPs derzeit parallel draußen. Eine weitere ist auf dem 3024-Label von Martin Dykers erschienen. Den Namen möchte ich hier so ein bisschen am Köcheln halten, um gleich, wenn wir auf die Straße geschaut haben, dann vielleicht noch zwei, drei weitere Sätze zu Martin zu sagen, dessen neues Album Ghost People ich da eben mit einem Titel gespielt habe. Wisst ihr, welches Album mich heute Nachmittag spontan, nachdem ich es zugegebenermaßen nur sehr flüchtig hören konnte, richtig beeindruckt hat? Das der beiden Brüder Hannes und Andy Teichmann aus Berlin, They Made Us Do It, aus diesem Album. Oh, da war der Titel auch zu Ende. Aus diesem Album möchte ich einen Titel spielen, und zwar den hier. Let go of the past. We are the future. not your prisoners. We are not your selflessness. We are your envisioners. We are not your savages. We are not degenerates. We are not expendable. We are not your hindrance. We are not charging you. We are the answer you seek. We are not dodging you. We are no longer asleep. Charging you. We are no longer asleep. Es ist kurz nach 10:30. Sperrungen habe ich, 3 Stück insgesamt. Zuerst auf der A4 Köln Richtung Olpe. Die ist zwischen Reichshof Bergneustadt und dem Kreuz Olpe Süd nach einem schweren Verkehrsunfall für mehrere Stunden gesperrt. Da fahrt ihr am besten ab Reichshof Bergneustadt über die U71 und die U29. Dann die A57 Krefeld Richtung Nimwegen. Die ist zwischen Rheinberg und Alpen nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen gesperrt. Und dann gibt es noch die Dauerwochenendsperrung auf der B1 Dortmund-Soest zwischen Kreuz Dortmund-West und Ruhrallee in beiden Richtungen. Da gibt es Brückenarbeiten bis morgen früh um 5 Uhr. Umleitungen sind ausgeschildert. Eins live. 4. Okay, ich erlaube mir, an dieser Stelle hier mal ganz kurz zusammenzufassen. Wir haben gerade die Gebrüder Teichmann aus Berlin gehört mit ihrem neuen Album, das jetzt in den nächsten Tagen erscheinen wird. Das heißt They Made Us Do It. Und der Track My Nanital Not Asleep, so heißt er, den ich hier gerade gespielt habe, der erzählt einiges über dieses Album. Das ist ein Rolling, ein Breaking, ein Stop and Go, viele Gimmicks, viele Einflüsse, ohne dass das die berühmten Köche wären zu viele an der Zahl, die den Brei da verderben würden. Find das ganz, ganz große Klasse. Gebrüder Teichmann. Davor Moska hatte ich 1-2 Sachen zugesagt. Und dann dieser Martin Dijkers aus den Niederlanden, der vor einigen Jahren fast schon vorbildlich angefangen ist, Hausmusik rhythmisch zu brechen und sie mit monströsen Dubstep-Bässen zu unterlegen, mit klirrenden Chords, die so ein bisschen auch an Dub und an die ganzen alten Berliner Geschichten teilweise erinnerten. Mittlerweile hat es Martin Dijkers nach Washington verschlagen. Ghost People ist sein neues Album, das er auf dem Brainfeeder-Label von Flying Lotus veröffentlicht. Ich sag das nur, weil auch das viel über Verbindungen, Freundschaften erzählt. Und es ist ein Album, auf dem viele Tracks, wie wir das eben gehört haben, regelrecht köcheln, brodeln, voll sind mit kleinen, kleinen Melodien, 8-Bit-Arpeggios. Und trotzdem gelingt es ihm bei aller Reibung, in eine ganze Reihe von Tracks so etwas wie echte Deepness, Wärme hineinzubekommen. Und der Titel Distortions, was ja am Ende auch so viel heißt wie Reibung, Verzerrung, der hat es mir unglaublich angetan. Martin Dijkers eben mit Distortions gehört aus seinem Album Ghost People. Ich möchte weitermachen mit einem Duo aus den USA. Die High Places haben schon in der Vergangenheit sehr farbenfrohe, fast schon könnte man sagen kaleidoskopartige Musik produziert, in der sich Afrobeats widerspiegeln konnten, ebenso wie auch britische Clubmusik, tanzbare Beats, aber immer auch das Bestreben, die Tracks mal so ein bisschen aus der Kurve fliegen zu lassen. Mit ihrer Musik sind die High Places einer der Acts, die das ruhmreiche amerikanische Label Thrill Jockey so ein bisschen auch von seiner anfänglichen, wenn man das so sagen kann, Kopflastigkeit befreit haben. Auf eben diesem Label, das ich ja nun wirklich sehr schätze, deshalb sei auch das hier namentlich erwähnt, erscheint jetzt das neue Album mit dem sinnigen Titel Original Colors. Die High Places hier mit einem Titel daraus, der heißt Banksia. Thank you. Wir sind ja bei 1Live4. Der Name dieses Mannes ist in den vergangenen Jahren innerhalb dieser Sendung hier so häufig gefallen, dass ich gelegentlich mich fast schon gefragt habe, ob ich mich dafür vielleicht sogar am Ende auch einmal entschuldigen müsste. Aber bei der Qualität seiner Tracks, insbesondere auch der jüngst erschienenen Hymne, die wir hier im Hintergrund hören, Adrenalin, muss das vielleicht nicht unbedingt sein. Zumal Entschuldigungen auch so fürchterlich umständlich ausfallen können. Und wenn ich damit erstmal anfange, dann sitzt man morgen früh noch hier. Die Rede ist von Scuba, Adrenalin. Aber das ist nicht das Einzige, was er produziert hat, sondern jetzt erscheint auch eine Mix-CD von ihm innerhalb der berühmt und im Grunde kaum berüchtigten Reihe DJ Kicks, deren Geschichte schon in die 90er Jahre zurückgeht. Auf dieser DJ Kicks Mix Compilation geht Scuba alias Paul Rose, der von London inzwischen nach Berlin emigriert ist, sehr kleinteilig vor und gibt sich alle erdenkliche Mühe, Bass London mit Techno Berlin zu verknüpfen. Es überwiegen von den Artists her die Briten, aber es sind auch Berliner dabei, wie zum Beispiel Marcel Detmann. Und insgesamt ist das eine 32-Track-Compilation, die mir persönlich ausgesprochen viel Spaß macht. Die Tracks sind kleinteilig, sprich kurz. Wir gehen einfach mal rein hier mit einem Beitrag von Edison Groove. I like. 4. Die britische Band Radiohead hat ihr im Grunde nur 8 Tracks umfassendes letztes und damit aktuelles Album King of Limbs in die Hände von insgesamt 19 Artists gegeben, um die Titel remixen zu lassen. Herausgekommen sind für meinen Geschmack eine Reihe von Remixen, die ich persönlich etwas verhuscht finde. Aber ich arbeite mich hier straight durch diese insgesamt 19 Werke und stoße auf Lone, der den Titel Feral für meine Begriffe recht gut remixt hat. Und wir haben das hier gerade gehört, nachdem zuvor ich 3 kurze Beispiele gespielt habe aus der DJ Kicks Compilation Mix CD von Scuba. Ich möchte weitermachen mit einem Mann namens Breckles. Take Take Me Home heißt der Titel, den wir bis zu den Infos hören. Dann geht's hier weiter mit 1 Live 4 und ich würde mich freuen, wenn ihr gleich noch dabei seid. In diesem Sinne, bis gleich. Mit Stefan Fries um 23 Uhr. Herausforderer für Präsident Sarkozy gewählt. Vorwürfe gegen Opel-Betriebsrat zurückgewiesen. Und das Wetter morgen mit Sonne und Wolken aber trocken. In Frankreich steht der wichtigste Herausforderer von Präsident Sarkozy bei der nächsten Wahl fest. Für die größte Oppositionspartei, die Sozialisten, geht der frühere Vorsitzende Hollande ins Rennen. Der 57-Jährige setzte sich bei den Vorwahlen durch, an der jeder Franzose teilnehmen konnte. Aus Paris berichtet Johannes Duchau. Mit einem nicht enden wollenden Jubel wurde der Wahlsieger in der sozialistischen Parteizentrale empfangen. Als erstes umarmte er, symbolträchtig, die Verliererin Martine Aubry. Dann begrüßte er das klare Wahlergebnis und erinnerte seine Partei daran, dass der Kampf gegen Nicolas Sarkozy in Zeiten der Wirtschaftskrise noch beschwerlich sein werde bis zu den Präsidentschaftswahlen am 6. Mai. Fast 3 Millionen Franzosen waren heute zur Stichwahl gegangen. Alle vorläufigen Ergebnisse legen das nahe. Wahlberechtigt waren alle, die im kommenden Jahr an der Präsidentschaftswahl teilnehmen können, außerdem noch ausländische Parteimitglieder. Der Autohersteller Opel und sein Bochumer Betriebsrat wehren sich gegen Schmiergeldvorwürfe. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hatte berichtet, dass Opel jedem Betriebsrat monatlich bis zu 1.500 Euro Zuschlag bezahlt für Mehrarbeit, die Betriebsräte leisten. Ein Arbeitsrechtler nannte das in der Zeitung illegal. Der Vorsitzende des Bochumer Opel-Betriebsrats Einenkel sagte, die Zahlungen seien Ausgleich für Überstunden, sie lägen aber deutlich unter 1.500 Euro. Ein Opel-Sprecher nannte die Zahlungen zulässig. Bundespräsident Wulff hat Afghanistan besucht. Bei seinem Staatsbesuch wurde er von Präsident Karzai empfangen. Wulff versicherte dem Land seine Unterstützung. Ich bin vor allem hier, um deutlich zu machen, dass wir an der Seite Afghanistans eine dauerhafte Beziehung intensivieren wollen, weit über 2014 und was immer dort vorgesehen ist, hinaus. Bis 2014 soll die Bundeswehr aus Afghanistan abgezogen werden. Beim Treffen von Wulff und Karzai in Afghanistan sollte auch die internationale Afghanistan-Konferenz vorbereitet werden. Sie findet im Dezember in Bonn statt. Fußball-Bundesligist Köln kann einen Heimsieg verbuchen. Gegen die Gäste aus Hannover gewannen die Kölner 2:0. Beide Tore schoss Lukas Podolski. Wir haben immer Bock zu spielen als Mannschaft. Wir haben uns auch, glaube ich, jetzt die letzten Wochen einigermaßen gefunden. Mit 13 Punkten stehen wir gut im Mittelfeld da und jetzt läuft es einigermaßen. Und jetzt heißt es Ruhe bewahren und die nächsten Woche konzentriert angehen. Gewonnen hat auch der Hamburger SV auswärts gegen Freiburg 2:1. Bei der Florett-WM haben die deutschen Herren Bronze gewonnen. Im italienischen Catania besiegte das Quartett im Gefecht um Platz 3 Polen. Zum Team gehören auch Sebastian Bachmann und André Wessels aus Bonn. Das Bronze ist die zweite Medaille für den Deutschen Fechterbund bei der Fecht-WM auf Sizilien. 1 Live. Sektorwetter. Die Nacht ist leicht bewölkt und ziemlich kühl, mit Tiefstwerten bis zu 3 Grad. Morgen gibt es dann einige Wolken, die Sonne zeigt sich seltener. Die Höchstwerte in Plettenberg 13 Grad, in Mülheim 14 und in Alsdorf 16 Grad. Am Dienstag kann es auch mal regnen. Stauschau. Auf der A4 Köln Richtung Olpe hat es zwischen Reichshofberg Neustadt und Kreuz Olpe Süd einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Die Autobahn ist deswegen für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei hat auch eine Umleitungsempfehlung ab Reichshofberg Neustadt über die U71 und die U29. Und die B1 Dortmund-Soest ist ebenfalls gesperrt zwischen Kreuz Dortmund-West und Ruhrallee in beiden Richtungen. Da gibt es Brückenarbeiten noch bis morgen früh um 5 Uhr. Umleitungen sind ausgeschildert. Live. 4. Okay, ich komme an dieser Stelle nochmal an den Anfang der heutigen Sendung zurück. Ich glaube, ich hatte da so versuchsweise 2-3 Halbsätze in den Ring geworfen zum Thema Herbst. Früher als Kinder sind wir, wenn ich das richtig entsinne und wenn das mit der Zeit so halbwegs d'accord geht, um diese Zeit eben immer in die Kastanienbäume geklettert, haben die Dinger da von den Ästen geschüttelt und sie dann in den örtlichen Tierpark verbracht für Hirsch, Reh und nach meiner Erinnerung, dafür lege ich aber die Hand jetzt nicht mehr ins Feuer, auch für die Wildschweine, die dort zugegen waren. Sowas mache ich heute natürlich nicht mehr. Leider, müsste man eigentlich sagen. Stattdessen freue ich mich, wenn ich mal wieder um diese Zeit herum ein neues Album von Bonnie Prince Billy, dem Amerikaner, in die Hand bekomme. Das ist jetzt passiert. Wolf Roy Goes to Town heißt dieses neue Album. Und langjährige Anhänger von Bonnie Prince Billy sind wirklich nicht zu beneiden. Mit jedem neuen Album nämlich müssen sie die persönliche Liste der 10 Favoriten-Songs komplett verbrennen, in den Ofen werfen, wenn sie einen haben und der jetzt um diese Zeit schon an ist, oder sie schmeißen es einfach aus dem Fenster und erstellen eine neue Liste, die nämlich ist unumgänglich, weil Bonnie Prince Billy nun einmal auf unverändert hohem Niveau agiert. Das neue Album ist ausgesprochen minimal. Ein paar Stimmen, von denen er zwar sagt, welche es sind, aber als Künstler verschweigt, welche in welchem Song jetzt unbedingt vorkommen. Die Plattenfirma geizt entsprechend mit Informationen. Nehmen wir einfach mal diesen Titel hier, der heißt Black Captain und zeigt, wie großartig Bonnie Prince Billy in der Lage ist, einen sehr minimal arrangierten Song dadurch spannungsgeladen und dynamisch in die Länge zu ziehen, dass er hier und da nichts weiter tut, als eine zweite Stimme hinzuzunehmen, die für einen merkwürdigen Schub sorgt, obwohl da niemand brüllt, schreit oder sonst etwas tut. An der Architektur des Songs, an den Akkordfortschreitungen ändert sich rein gar nichts. Black Captain bringt es auf eine Länge von etwas über 6 Minuten, aber ich muss kein allzu tollkühner Optimist sein, um nicht vorhersagen zu können. Ich glaube nicht, dass wir uns langweilen werden. Black Captain, Wolf Roy Goes to Town, das Album, hier ist Bonnie Prince Billy. Someone do so well that none could ever stop him, commanding o'er the hardest swell with no force or fault to top him. Well, under what he can. What power he has, only I know. And now my captain go. I was his true and he made my fortune. He led from on top of my shoulder. Yeah. I caught you when you saw. I hold you when you're not so hard. And when it's warm and lost, I'm melting like a trap. Tripping on the pavement, melting like a trap. In real. Can never have enough of looking at the dreams and how they kill you from being our God. Thank you. Wir sind hier bei 1Live4, nicht sehr schnell, aber very sentimental. Ist das, was wir hier gerade gehört haben, von einem Mann, den ich über die Maßen schätze, Matthew Johnson. Der Kanadier, sei es, dass er unter eigener Flagge veröffentlicht oder aber im Verbund mit weiteren Mitstreitern als Cobblestone Jazz. Er ist immer irgendwie in der Lage, seinen Titeln so wunderschöne Horizonte zu geben, die sich ganz spielerisch und leicht so nach und nach innerhalb der Nummer einstellen. Also bei 8-Minuten-Tracks, da neige ich ja doch dazu, so bei 6 oder 7 mal rauszugehen. Aber hier bei Matthew Johnson wollte ich das gerade ganz bewusst nicht tun. Er ist mit dieser Aufnahme, obwohl er natürlich ein eigenes Label hat, Wagon Repair, gewissermaßen zu Gast auf dem britischen Label Crosstown Rebels. Days heißt seine EP, die er dort veröffentlicht. Der Titeltrack ist der, den wir gehört haben. Es gibt einen weiteren, Cold-Blooded, den es zusätzlich dann auf dieser EP auch noch in einem sehr cineastisch geratenen Remix gibt von niemand anderem als der Drum and Bass Koryphäe Dee Bridge. Davor habe ich eine französische Band gespielt, eine vierköpfige Band, in deren Reihen sich nicht nur Franzosen befinden, sondern auch ein Schotte hat sich dort, wie ich gelesen habe, eingeschlichen. Françoise and the Atlas Mountains ist eine Band, von der ich persönlich hier derzeit nur eine Single habe, die gleichzeitig so ein wenig die Frage beantwortet, ob es sich heutzutage überhaupt noch lohnt, als Band live zu spielen. Klare Antwort von hier aus ja. Bitte bedenkt, vom Üben werdet ihr nur gut im Üben. Das ist schon mal die eine Sache, die euch bewegen sollte, nach wie vor auch die Bühnen zu suchen. Und dann gibt es tatsächlich noch Plattenfirmen, deren Vertreter bei Live-Konzerten so irgendwo im Dunkeln des Raumes sich befinden, meistens weit hinter dem Mischpult in irgendeiner Nische, klatschen auch nicht viel. Man meint, wieso stehen die da so blöde rum? Aber sie machen sich schon ihre Gedanken, gehen nach Hause und stellen fest, ich habe da gerade eine verdammt gute Band gesehen. Und so ist es gekommen, dass das renommierte britische Label Domino diese französische Band Françoise and the Atlas Mountains unter Vertrag genommen hat. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist Ruins, der Track, den ich hier gerade gespielt habe, im Verbund mit Piscine die aktuelle und gleichzeitig die erste Single dieser Band. Ich möchte weitermachen mit einem Act aus Russland, der heißt Unquote. Und wie eine ganze Reihe anderer Interpreten aus Russland verliert Unquote sich in höchst melancholischen Soundwolken, muss man schon direkt sagen. Wenn ich jetzt einen Titel spiele von seinem Album, das in den nächsten Tagen kommen wird, Reverberation Box, werden einige unter euch möglicherweise den britischen Produzenten Burial assoziieren, aber ganz sicherlich keine Drum-and-Bass-Musik. Verwundern muss aber, dass eine ganze Reihe dieser neuen russischen Künstler, die elektronische Musik mit äußerst sparsamen Beats versehen, ein weiterer Name wäre zum Beispiel Bob, unter dem Dach von Drum-and-Bass-Labels oft genug landen. Das Londoner Drum-and-Bass-Label Hospital zum Beispiel hat vor 2 Jahren bereits eine wegweisende Compilation veröffentlicht, Future Sound of Russia. Und auch die Leute vom Kölner Basswerk, von der Kölner Basswerk-Crew arbeiten viel mit Russen zusammen, die sie oft ihr Leben lang nie sehen werden. Man trifft sich in einschlägigen Foren, kommt ins Gespräch und Heiner Kruse, der Kopf des Basswerk-Labels, hat mir mal gesagt, die Russen, die quatschen nicht so viel, mit denen kommst du schnell klar. Und dann läuft das eben so. Unquote macht großartige, ich sagte es schon, melancholische Tracks. Wir werden das hören. Man sieht filmische Landschaften vor dem geistigen Auge vorbeiziehen. Ich habe noch nicht alle Titel seines Albums hören können. Reverberation Box heißt es. Hier ist ein Titel daraus. Unquote. professional. I know, you know, we're sophisticated at loving, loving, loving, loving. enemies. Distinguished guests, brothers and sisters, ladies and gentlemen, friends and enemies. Astounds me to see we can walk independently.

Wir sind hier bei 1Live4 und ich will versuchen, während wir hier im Hintergrund weiterhin Musik aus dem aktuellen Album von Roman Flügel hören, das heißt Fatty Folders, so wenig Worte wie möglich zu machen. Nach Unquote kam die mittlerweile in Berlin gelandete Sängerin Emika zum Zuge mit Musik aus ihrem selbstbetitelten Album, das weitgehend Balladen, Klavierballaden beinhaltet, die auf eine Art und Weise mit Bass beschwert sind, die mich über Strecken nicht überzeugt. Das muss ich hier mal ganz klar sagen. Dann kam eine Strecke mit dem französischen Hip-Hop-DJ Kam, die ich bewusst so ausgewählt habe, dass sie drei Jahrzehnte berührt. Die Handschrift, der Stil, die Sicherheit dieses Mannes haben mich verblüfft, als ich in der vergangenen Woche einfach mal hergegangen bin und wirklich alles gehört habe, was ich zusammenkratzen konnte von DJ Kam. Das waren eine ganze Reihe von Alben, dazu noch vier Compilations. Und selbst auf denen hat er Tracks platziert, die seinem urpersönlichen Geschmack entsprechen. Klavier, Vibraphon, jazziges Ambiente und eben Beats. Auf seinem neuen Album geht das sehr stark in Filmmusik rein. Ich habe eben was daraus gespielt, Love, nämlich einen Titel mit Nicolette. Das ist soeben erschienen. Das neue DJ Kam Album heißt Seven. So viel mal. Roman Flügel und einen Titel schaffe ich noch vor den Infos um 24 Uhr. Der kommt von dem deutschen Produzenten Till von Sein, den ich überragend finde auf seinem Album LTD, ohne dass ich bisher jemals von ihm gehört hätte. Schlicht und ergreifend Sein nennt er sich, den wir gleich hören werden, LTD, das Album. Weiter geht's zunächst hier mit Roman Flügel. Ich sag schon mal bis gleich. mit Stefan Fries um Mitternacht. Frankreich wählt Sarkozy-Herausforderer. Obama eröffnet Denkmal für Martin Luther King. Und das Wetter auch morgen teils sonnig, teils mit Wolken. In Frankreich hat eine Partei erstmals ihren Präsidentschaftskandidaten vom Volk wählen lassen. Für die Sozialisten soll der frühere Parteichef Hollande im nächsten Jahr gegen Präsident Sarkozy antreten. Der 57-jährige Hollande setzte sich in einer Stichwahl gegen die amtierende Parteichefin Aubry durch. Etwa 3 Millionen Franzosen hatten mitgestimmt, auch Menschen, die nicht Mitglied der sozialistischen Partei sind. Präsident Sarkozy hat noch nicht bekannt gegeben, ob er bei der nächsten Wahl wieder für sein Amt antreten will. Beobachter gehen aber davon aus. In Washington hat US-Präsident Obama ein Denkmal für Martin Luther King eingeweiht. Der schwarze Bürgerrechtler King hatte sich für die Gleichberechtigung von Schwarzen und Weißen in den USA eingesetzt. Aus Washington berichtet Ralf Siener. Der schwarze Bürgerrechtler ist der erste Nicht-Präsident und der erste Afroamerikaner, dem nahe des Kapitols und des Weißen Hauses ein Denkmal gewidmet ist. Aus einem 9 Meter hohen Granitblock scheint die Skulptur von Martin Luther King buchstäblich herauszuschreiten. Aus dem Berg der Verzweiflung, ein Stein der Hoffnung, steht in den Granit gemeißelt. Martin Luther King und dessen Traum von einem gleichberechtigten Amerika seien ein Fundament seines politischen Lebens, hat Amerikas erster schwarzer Präsident Obama immer wieder betont. In Chicago hat die Polizei ein Protestcamp gegen die Macht der Banken aufgelöst und mehr als 170 Demonstranten festgenommen. Das Camp befand sich in einem Park, der offiziell geschlossen war, deshalb die Festnahmen. Am Wochenende hatten Menschen weltweit in fast 1000 Städten gegen eine zu große Macht der Banken protestiert. Am Rande der europaweit größten Demo in Rom gab es schwere Ausschreitungen mit mehr als 70 Verletzten. Die Behörden bezifferten die Sachschäden auf mehrere Millionen Euro. In der Fußball-Bundesliga hat Köln seinen 2. Heimsieg gefeiert. Lukas Podolski brachte die Kölner gegen die Gäste aus Hannover zu einem 2:0. Köln-Spieler Martin Lanich. Ich denke, dass wir allgemein guten Fußball spielen. Das letzte Spiel war eine Ausnahme, wie man heute gesehen hat. Ich denke, dass wir einen sehr positiven Weg eingeschlagen haben. Und das haben wir heute wiederum bestätigt. Köln steht damit auf Platz 12 der Tabelle. Schlusslicht ist im Moment der Hamburger SV, trotz des heutigen Auswärtssiegs über Freiburg. Die Hamburger gewannen mit 2:1. Bei den Tischtennis-Europameisterschaften hat Timo Boll den Titel im Einzel gewonnen. Boll setzte sich in Danzig in Polen im Endspiel gegen seinen Düsseldorfer Teamkollegen Patrick Baum durch. Es ist jedes Mal wieder höchste Konzentration, immer wieder zusammenreißen. Ist schon ein großer Kampf. Patty hat auch wieder sehr stark gespielt und da musste ich auch wirklich mein bestes Spiel im Turnier bringen. Es war schon Bolls 5. EM-Titel im Einzel. 1 live. Sektorwetter. In der Nacht gibt es erst wenige, später mehr Wolken. Die Temperaturen sinken bis auf 3 Grad. Morgen gibt es nach einigen Dunst- und Nebelfeldern zeitweise Sonne, aber mehr Wolken als am Wochenende. Dazu in Detmold bis 13 Grad, in Lünen bis 14 und in Düsseldorf maximal 15 Grad. Am Dienstag zeitweise Regen und windig, es wird kühler. Die A4 Köln Richtung Olpe ist zwischen Reichshofberg Neustadt und Kreuz Olpe Süd gesperrt. Da hat es einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Die Sperrung dauert noch ein paar Stunden. Die Polizei empfiehlt auszuweichen ab Reichshofberg Neustadt über die U71 und U29. Und die B1 Dortmund-Soest ist zwischen Kreuz Dortmund West und der Ruhrallee in beiden Richtungen wegen Brückenarbeiten noch gesperrt. Und zwar bis um 5 Uhr, also knapp 5 Stunden. Umleitungen sind ausgeschildert. Eingedenk der Tatsache, dass ich 2 der insgesamt 3 DJ Calm-Titel, die ich eben gespielt habe, nur ausschnitthaft hier angeboten habe, die beiden älteren nämlich, den 3. dann zwar in voller Länge gespielt, habe das aber in genau der Form auch schon in der letzten Woche tat, der Titel Love nämlich zusammen mit der Sängerin Nicolette. Erlaubt bitte, dass ich einen weiteren Titel aus diesem großartigen, wohlgemerkt neuen Album von DJ Calm, das jetzt erscheint, 7 heißt es, spiele, ihn, den es inzwischen in die USA verschlagen hat, wo er einen Teil seiner Zeit zumindest mit Soundtrack-artigen Arbeiten verbringt. Das hört man diesem Album an, insbesondere dem Titeltrack, 7 heißt er, der, Zitat, DJ Calm gleichzeitig auch so etwas sein soll wie eine Verbeugung vor Massive Attack. Warum das so ist, wird, glaube ich, ziemlich schnell klar, schon nach den ersten Takten, wenn man die hört. 1Live4, DJ Kam wurde 1973 in Frankreich geboren als Laurent Dormé, ist also 38 Jahre alt und einige werden ihn kennen, denn in der Tat, seit er 1994 Platten veröffentlicht, ist er in der Downbeat-Liga schon mit ganz oben. Aber den Ruhm eines DJ Shadow oder auch des Japaners DJ Crush hat er bis heute nie erreichen können. Dieses Seven-Album ist grandios. Ich kann das hier als Tipp nur weitergeben. Schaut bitte mal, ob ihr das irgendwo entdecken könnt und gelegentlich und auch Test hören. Seven heißt es. Einen weiteren Track habe ich daraus gespielt hier in dieser Passage der Sendung, die man vielleicht frei nach Nietzsche mit die schönen Wissenschaften umschreiben könnte. Darin gehört gerade die alte Beat Science Schule. Kommen wir jetzt zur neuen. Hier ist der Schotte Rusty. We'll be right back. 1 Live 4, der Schotte Rusty mit seinem Debütalbum Gläserne Schwerter, Glass Words. Daraus einmal mehr ein Future R&B-Titel, wenn man so will. After Light heißt er. Und das hier im Hintergrund einer der vielleicht besten Tracks wirklich der letzten Wochen und Monate in Sachen Dubstep meets Synthesizer Madness Beat Science. Dieser Mann kommt aus Bristol, heißt Khan und hat nicht umsonst seinen Titel hier auf dieser 12er auf Punch Drunk erschienen. Illy, also ziemlich krank, betitelt. 1 Live 4, Ladies and Gentlemen, Tatort, März 2010. Da erschien ein Album, das ich heute schon mal namentlich erwähnte. Das von Breakage, nämlich Foundation heißt es. Und irgendwie hat's mich in den Fingern gejuckt, daraus dann auch nochmal tatsächlich etwas zu spielen. Diesen wunderschönen, wuchtigen Dubstep-Pop-Titel, wenn man so will, Justified, zusammen mit der Sängerin Erin. Erinnert hat mich Breakage auch, oder ich habe an ihn gedacht, anlässlich des Titels, den wir vorher gehört haben, von Kele Okereke, ehemals, muss man ja jetzt sagen, Sänger der Blockparty. Die Bande scheinen da, nach allem, was ich gehört und gelesen habe, zerschnitten zu sein. Eine neue Solo-Single von ihm, Kele Okereke, zusammen mit der Sängerin Lucy Taylor, What Did I Do? In der ganzen Machart erinnert sie mich sehr stark an die Tracks, die Breakage im vergangenen Jahr als Remixer angefertigt hat, unter anderem für Florence and the Machine, wie ich das auch schon erwähnt hatte. Davor haben wir Mode Selector gehört. Seit Wochen bemühe ich mich, aus dem Monkey Town Album der beiden Berlin Berliner mal etwas abseits des eben gehörten Titels zu spielen, aber es will mir irgendwie nicht recht gelingen. Blue Clouds habe ich eben gespielt. Dabei bieten sich da durchaus auch weitere Titel an, aus diesem Album gespielt zu werden, aber ich klebe ich klebe an diesem Titel, Blue Clouds, den ich eben gespielt habe. Wir haben ja Zeit, in den nächsten Wochen können das vielleicht noch nachholen. Ich will, meine Güte, ich muss mich hier ein bisschen zusammenreißen, hinweisen darauf, dass wir gleich einen Titel von Extrawelt hören werden, Vorsprung durch Hektik im Dominik Eulberg Remix. Ein Titel, der sich wunderbar aufbaut, und bis das soweit sein wird, Entspannung pur hier mit dem jungen Manchester-Produzenten Biomi und seinem Titel Space. We'll be right back. 1 Live 4, ich breche hier mal ab. Der Track kommt unzweideutig mono. Ich muss mal sehen, was da mit dem Plattenspieler los ist. Wir drehen das und hören den gleich etwas in besserer Qualität. Sorry for that. Thank you. einer der wenigen Rückgriffe in dieses Jahr hinein, die ich vor der Sendung geplant hatte, betrifft diese Platte von Arno Rebottini, die im Mai des Jahres erschien. Ich habe das jetzt gedreht, denn den folgenden Track nur auf einem Kanal hören zu können, ist kein reines Vergnügen. Wir versuchen es nochmal, okay? Fuck it, wird nicht besser. Sorry, muss ich klären. Jetzt habe ich beide Vinylspieler getestet hier, die scheinen im Moment eine Krise zu haben. Dann müssen wir das im Moment knicken und machen weiter mit The Opiates. Das zumindest müsste klappen. Seht mir das bitte nach, das kann ich im Vorfeld hier immer schlecht abschätzen. Okay. Thank you. Wir sind hier bei 1 Live 4. Ich habe gerade einen Titel aus dem Debütalbum des Duos The Opiates gespielt, um die wirklich sehr lassiv und verrucht daherkommende Stimme bzw. Person, natürlich auch Billy Ray Martin, die neben dem Musiker Robert Solheim The Opiates bildet. Entschuldigt bitte hier an dieser Stelle noch einmal, dass sich hier zwei technische Pannen eingeschlichen haben. Ausgerechnet bei einem Titel, der da heißen sollte, Vorsprung durch Hektik. Ich meine, ich habe hier wirklich versucht, mit vergleichsweise ruhiger Hand hier in den fast abgelaufenen 3 Stunden alles zu bewältigen. In diesem Fall natürlich wäre mir Vorsprung durch Technik dann am Ende doch lieber gewesen, ohne dass ich jetzt hier groß in Hektik verfallen wäre. Jetzt habe ich die Plattenspieler bzw. einen dann doch wieder auf Vordermann gebracht. Es lag natürlich am System. Jetzt nochmal einen Versuch zu starten. Offen gestanden, ich traue mich gar nicht, wenn er jetzt auch nochmal in die Hose geht. Etwa hier eine Dreifachpanne, sodass ich gerade für mich beschlossen habe, Extra Welt und ihren wirklich sehr, sehr guten Titel Vorsprung durch Hektik im Dominik Eulberg Remix gewissermaßen zu setzen als Stammspieler für die nächste Woche, die nächste Ausgabe dieser Sendung. Ich würde stattdessen dann gerne weitermachen mit dieser immer so etwas Drama behafteten Band Future Islands. Die sind großartig. On the Water heißt ihr neues Album und daraus der Titel Balance. Diese Band ist wirklich in der Lage, unheimliche Klangwelten zu schaffen, im Mix unglaublich verdichtet. On the Water, das neue Album der Future Islands. Ich möchte mich an dieser Stelle verabschieden, mich bei dir und euch bedanken für deine, eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch eine schöne, friedliche, gesunde Woche und würde mich freuen, wenn wir uns dann gegebenenfalls vielleicht am nächsten Sonntag wieder hören könnten. Möchte mich verabschieden mit Musik des Franzosen M83 und seinem opulenten Doppel-CD-Album Hurry Up, We're Dreaming. Die komplette Doppel-CD werden wir in den 4 uns noch zur Verfügung stehenden Minuten sicherlich nicht hören können, wohl aber einen wunderschönen Titel, den ich ausgesucht habe, der heißt Wait, Warte. Alles Liebe, alles Gute, mein Name ist Klaus Vier. Ciao.